Zur Verurteilung der Provokationen der USA und des südkoreanischen Regimes gegen die TVJK gaben die britische Songun Politik Studentengesellschaft, die britische Juche Ideologie Studentengruppe, die britisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft und das britische Komitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdusan 2017 jüngst eine gemeinsame Erklärung.